Also okay, heute der Info-Einholen-Podcast ohne Intro und Info-Einholen-Podcast, aber wieder wohl auch bei dieser Night of the Pods. Erstmal danke, dass wir mitmachen dürfen, oder ich vielmehr. Und ich habe natürlich wieder hier den jüngsten Podcaster, der bei der Night of the Pods jemals aufgetreten ist, soviel ich weiß, nämlich mein Sohn Lukas. Hallo Lukas. Ach, natürlich hat er sein Mikro noch nicht angeschaltet. Jugend und Technik, so, sag mal jetzt was. Hallo? Achso, es antwortet keiner. Ah, nein, nicht hier WhatsApp öffnen. Weg damit, warte mal, ich habe gerade. Erstmal absolutes Chaos. So, gucken. Könnt ihr Lukas verstehen? Irgendwie kommen hier Nachrichten rein. Ja, ich kann ihn verstehen. Du kannst ihn verstehen, okay. Also ich kann ihn hören, ob ich ihn verstehen kann, weiß ich nicht, weil das kann ich dir später sagen. Weil hier schlägt er etwas wenig aus, höher drehen. Soll ich sprechen? Ja, sprich mal. Junge, sprich, erzähl was. Okay. Nee. Hallo. Ja. Hallo. Hallo Lukas, wer könnte dich gut hören? Okay, gut. Gut, irgendwas ist aber noch hier gerade... Vater und Technik, das geht schief. Einmal mit Profis. Genau. So, jetzt. Wann kommen aber eigentlich die guten Podcaster? Nach uns. Na, was willst du denn hier? Wahrscheinlich. ja, wo fangen wir überhaupt an? Also Info einholen ist ja sozusagen ein Podcast-Imperium von mir, wo mehrere Podcasts drunter laufen. Unter anderem auch Lukas seine Talentschmiede, wo er ab und zu podcastet. Was machst du denn da bei der Talentschmiede, Lukas? Ich spreche über verschiedene Fußballvereine. Mhm. Ja. Ach so. Aber eigentlich hattest du auch vor, andere Sachen mal noch bei der Talentschmiede zu machen, ne? Du sollst ja nicht Fußball-Bundesliga im Fernsehen gucken. Und auch wenn Dortmund jetzt hier vor der leeren Südtribüne spielt, konzentrierst du dich jetzt bitte hier auf den Podcast. Es reicht schon, wenn ich hier total durcheinander bin und Quatsch mache. Oh, okay, nein. Ja, wir haben kein Intro, deshalb kommen wir irgendwie überhaupt nicht richtig rein, ne? Okay. Das Intro, denken wir uns davor. Wo fangen wir denn an? Achso, ich wollte hier, genau. Ich habe einen neuen Podcast, da gab es gestern, nein, vorgestern, die dritte Episode von. Auch ein Fußball-Podcast, der nennt sich Torflaute. Und da geht es um Fußball vom FC St. Pauli. Da bin ich Stadiongänger und es gibt ab und zu Spielberichterstattungen von mir vom Jugendfußball, nämlich dann, wenn Lukas mit seiner Mannschaft spielt und ich stehe dann praktisch am Spielfeldrand und schaue mir die Spiele an und kommentiere die dann, versuche die dann live zu kommentieren, so als kleines Zeitzeugnis da anzufertigen. Dortmund führt 1-0, du kannst jetzt hier hingucken, es läuft alles, auch vor der leeren Südtribüne. Und heute habt ihr auch gespielt, ne? Ihr hattet heute ein Testspiel. Ich habe auch aufgenommen, ob ich das veröffentlichen werde, weiß ich noch nicht. Muss ich mir nachher nochmal anhören, weil ich auch dort ein bisschen konfus war, weil ich das schon längere Zeit nicht mehr gemacht habe, da live die Spiele mit zu kommentieren. Und das Problem, was ich heute hatte, war, dass ich viele Spieler vom Namen her noch nicht so gut kenne, weil ich die noch nicht so oft gesehen habe. Weil ich nämlich oftmals, wenn ihr spielt, arbeiten muss. Du sagst, ich muss Vokabeln lernen. Mhm. Ich soll alles wissen, aber du weißt nicht mal diese Paarnamen. Ja, vielleicht kannst du mir ja mal dann so Spielerkarten. Habt ihr Autogrammkarten eigentlich schon in der D-Jugend? Nein. Warum nicht? Wir bekommen noch kein Geld von unseren Trainern. Der Trainer muss ja auch kein Geld bezahlen. Da halt der Verein. Ein Sponsor. Also bräuchtet ihr einen Sponsor? Wir haben einen Sponsor. Ach ja, ihr habt einen Sponsor. Einmal mit Profis, jetzt mal wirklich. Stimmt, ihr habt einen Sponsor. Weiß, ja. Gut. Okay, dann ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Oh, wenn du meinst. Okay, sprechen wir denn über den ersten FC... ersten FC... Köln. Köln? Nee, wollte ich nicht drüber sprechen. Ich wollte über FC St. Pauli sprechen. So. Köln spielt gleich erst. Du bringst mich total durcheinander hier. Obwohl du gar nichts sagst. Also, in der Torflaute läuft das Ganze nämlich so ab, dass ich auch jetzt vor den Spieltagen immer nochmal eine kleine Analyse geben will, wie das nächste Spiel vielleicht laufen wird. Und zwar spielt St. Pauli morgen gegen Arminia Bielefeld in Bielefeld, also ein Auswärtsspiel. 2500 St. Pauli-Fans haben schon Karten gekauft für das Spiel. Es sind auch noch Karten zu haben. Also wer dieses Spiel, wer diesen Podcast jetzt hört und in der Nähe von Bielefeld ist und vielleicht ein schönes Fußballspiel morgen sehen will, der kann auf die Bielefelder Alm fahren. Es gibt für den Gästeblock noch 700 Sitzplätze. Also da sitzt man dann unter St. Pauli-Fans. Und ansonsten gibt es auch noch, so wie ich gehört habe, im Rest des Stadions Karten. Ja, für den FC St. Pauli fallen leider weiterhin Mats Möller-Deli aus. Der hatte eine Wadenverletzung und der ist zwar schon zurück im Training bei der Pressekonferenz, an der Ewald Lien nicht teilnehmen konnte, weil der hat ein Virus und damit er niemanden ansteckt, haben sie den mal schön zu Hause gelassen. Er wird aber am Sonntag wohl auf der Bank sitzen. Wo war ich denn jetzt? Mats Möller-Deli. Dass Ewald Lien ein Virus hat. Ja, dass er ein Virus hat. Und niemand anstecken soll. Niemand anstecken soll, genau. Und deshalb hat die... der Co-Trainer die Pressekonferenz gemacht. Du brauchst nicht mit der Hand vor deinem Kopf rumfuchteln. Und zwar der Herr Jansen hat die Pressekonferenz gemacht und der hat eben gesagt, auf die Rückfrage, ob Mats Möller-Deli, weil der im Mittelfeld, wenn er gespielt hat, wichtig ist für St. Pauli, dass er wahrscheinlich noch nicht spielen wird. Genauso sind noch weiterhin verletzt Joel Keller. Der braucht wohl noch so 10 Tage, bis er wieder überhaupt ins Training einsteigt. Und der Torschütze vom letzten Spiel zum 1:0, Choi, kann auch noch nicht spielen. Der hat noch eine Zerrung und die ist auch noch nicht verheilt. Ja, zum Spiel. Ich habe mir nochmal so alles angeschaut. Und das wird natürlich ein ganz anderes Spiel werden, weil wir jetzt gegen einen Gegner spielen, der auch dort unten im Tabellenkeller ist. Und die letzten beiden Spiele waren ja gegen Mannschaften, einmal gegen den ersten und einmal gegen den fünften, glaube ich, also gegen Dresden und davor war das Spiel gegen... ich kann dir das nicht sagen. Warte, ich muss kurz was euch erzählen. Also, er meinte, willst du mitmachen? Da meinte ich, okay. Da habe ich gefragt, muss ich noch irgendwas vorbereiten? Meinte er, nein. Auf einmal fragt er mich jetzt 1000 Sachen hintereinander. Ach genau, Eintracht Braunschweig war's. Aber hast du gut überbrückt, damit ich nachgucken konnte. Also, Lächerlich. Genau, das wird jetzt ein anderes Spiel aber gegen Bielefeld werden. Du guckst aber die ganze Zeit hier auf dem Fernseher. Dortmund führt jetzt 3:0 gegen Wolfsburg. Was hast du denn da? Erzähl weiter, was hast du denn da erwartet? Da können wir gleich mal gucken, was ich da getippt habe. Ich habe bestimmt 5:0 getippt. Langweilig, für Dortmund oder so. Weiter bitte. Also, Bielefeld wird mit vollem Einsatz und mit vollem Herz spielen, weil die stehen auch dort unten drin. Die müssen da unten unbedingt raus aus dem Keller. Insofern wird das ein anderes Spiel werden wie gegen die anderen beiden Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich. Vor allen Dingen der Fabian Klos von Bielefeld, das ist ein super Knipser und auf den muss St. Pauli morgen aufpassen. Was aber Hoffnung gibt, ist, dass unsere Defensive besser geworden ist. Und ich nehme mal an, dass wir in der Defensive wieder genauso spielen wie beim letzten Spieltag. Das heißt, dass dort hinten Duziak, Lasse Sobich und Hornschuh und Bubala und Nährich davor, die dann mit zurückarbeiten, wenn die Bielefelder ihren Angriff fahren. Das wird wahrscheinlich genauso wieder sein. Ja, von Nährich hat man nichts gehört. Das scheint keine Verletzung vom letzten Spiel davongetragen zu haben. Er wurde ja dort, oder gab es einen unglücklichen Zusammenprall. Ja, einzige, was wir haben, ist Lasse Sobich, hat praktisch schon 4 gelbe Karten, weiß man jetzt nicht. Wird ihn das irgendwie beeinflussen? Geht er da nicht so zur Sache? Weil es kommen jetzt 3 wichtige Spiele gegen Mannschaften, die auch alle dort unten drin stehen in der Tabelle. Und insofern muss man mal schauen, wie Lasse Sobich zur Sache geht. Aber eigentlich ist er ja ein sehr fairer Spieler und sollte sich nicht davon beeinflussen lassen, dass er schon 4 gelbe Karten hat. Kleine Sachen noch, der Spieler Görlitz von Bielefeld hat in der Saison 2015 für den FC St. Pauli 12 Spiele, glaube ich, gemacht. Insofern kennt er St. Pauli, ist zwar schon aus der Saison 2015, aber er spielt jetzt für Bielefeld. Ja, insofern habe ich noch eine Anmerkung. Du meintest, die Abwehr ist hat sich verbessert, aber was mit der Offensive? Ist die schlechter geworden? Die Offensive knipst eben noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Ne? Wir haben Cheng Chahin, wir haben Boa Duz, wir haben Sobota offensiv und ja, man muss eben schauen, wie das läuft, ob die in Schwung kommen. Vor allen Dingen Boa Duz müsste mal ein paar Bälle so von außen bekommen, um praktisch auch mal abstauben zu können. Also Sportschau nebenbei laufen lassen ist auch blöd. Wenn du meinst. Ja, eigentlich bin ich jetzt durch mit den Themen und es könnte der nächste Podcast anfangen. Nein. Nein? Wir haben noch 20 Minuten. Wir haben erst 10 Minuten rum. Ich glaube, wir vom Raucherbalkon haben da ein Thema, eine Frage, oder? Ja, okay, komm. Haut raus. Süß und salzig. Macht ihr das noch? Ja. Ja, das machen wir. Da kannst du doch was zu sagen, ne? Ah, ja, stimmt. Jetzt haut er mich wieder in die Pfanne, passt auf. Der Mist, Madame Stinkefuß, kauft vor 5 Monaten oder... Ja, 5 Monaten. So schön, erstmal so richtig viele Getränke. Kannst das erzählen und ich hole das. Okay, er kauft ganz viele Getränke, packt das für die ganze Zeit in den Kühlschrank und schreibt da drauf, für süß und salzig. Dann, heute, sage ich ihm, ja, dann können wir heute süß und salzig machen. Sagt er, nee. Er verschiebt das immer. Ist egal, was ist. Er verschiebt das immer. Und wir dürfen nicht mal davon einen Schluck trinken. Und jetzt holt er das. Ich habe nichts gesagt. Ja, Lukas, da habe ich fast dieselbe Geschichte. Du weißt ja, wir Raucherbalkon hatten ja die große Ehre, bei den Pottwichteln euer süß und salzig zu machen. Ja. Hast du wahrscheinlich auch gehört, ne? Ja. Und erstens haben wir uns, wie wir das losbekommen haben, alle 7 Leute gefreut wie ein Schnitzel. Wir hätten nichts Besseres kriegen können. Und es ging also wochenlang drumherum, wer kauft was ein. Und wir sind alle losgerannt und haben eingekauft. Und ich auch. Ich bin dann losgegangen, wollte irgendein besonders komisches und buntes Getränk und habe dann da beim Lidl so ein Kong Strong Energy wahnsinnig tolle Dose gekauft. Ich habe sie aber nicht beschriftet. Die stand also bei uns im Kühlschrank und dann kommt die Aufnahme. Ich mache den Kühlschrank auf, das Ding ist weg, weil ich habe auch eine Tochter und die wusste nichts von und ich hatte mein Getränk nicht mehr. Also mir geht's genauso wie dir. Ja, ist halt so, wenn man kein Profi ist, dann... Genau, wenn man kein Profi ist, du sagst es. Und wir haben wirklich das süß und salzig einfach zum ersten Mal gemacht. Und einmal mit Profi. Echt angestrengt. Genau. Ja, wir sind ja auch noch Anfänger. Und die Idee war ja, Sachen einzukaufen, die man nicht so täglich im Haushalt hat. Die es nicht immer gibt, um die zu probieren. Ich habe einen Einwand. Also damit es so recht ist, du bist der Amateur, ich bin hier der Profi. Okay? Du bist höchstens der Profi-YouTube-Gucker. Nee. Doch, doch. Nee. Doch. Das jetzt war krass, weiter, das war richtig, richtig gut. Also ich hoffe, der Andi ist mir nicht böse, aber wenn hier jetzt Dieter Bohlen dran wäre, die würde sagen, pass auf, Lukas, mach deinen eigenen Podcast, schick den Andi weg, aber du machst weiter und du wirst ein großer Weltstar. Ne? So was genau. Sagt er doch immer. Langweilig. Ja, ist langweilig. Sag doch selber dann was. Genau. Okay, hallo. Also dann machen wir jetzt was von süß und salzig. Ich habe natürlich immer noch was in der Hinterhand. Ich habe hier auch noch sowas, aber das wollte ich später mal machen. Das muss erst ablaufen, weil wir probieren mal süß und salzig nur abgelaufene Sachen. Alter, das ist so unlustig. Wieso? Guck mal, da lachen welche. Nee, los, mach das. Da lachen noch welche. Also letztes Mal, wo wir das erste Mal gemacht haben, haben wir doch diese Chips getestet, ne? Die waren auch abgelaufen. Lukas Podolski Signature Chips. Genau, also, richtig. Also meine Frau sagt immer, wenn der Joghurt abgelaufen ist, der Joghurt weiß nicht, dass er abgelaufen ist. Von daher, ihr könnt das alles essen. Ist alles gut. Das ist ja auch richtig. Also. Mal kurz dazu. Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo erzählt. Und zwar, das Mindesthaltbarkeitsdatum besagt, dass bis zu dem Zeitpunkt, der dort draufsteht, in diesem Fall hier der 30.01.2017, dann dreht man die Flasche, die ich hier in der Hand habe, das ist nämlich ein toller Gurke-Minzen-Limetten-Geschmack-Erfrischungsgetränk. Gurke-Limette, das ist alleine. Das ist ja ein Fauxpas in sich, Alter. Das kann man ja noch nicht mal trinken, wenn es noch gut ist. Doch, ich esse jetzt erstmal. Wenn du jetzt Schokolade isst, ne, dann hast du gleich eine andere Stimme, ne? Weißt du, ne? Du bist ja Profi. Stimmt. Also. Dann muss ich halt meine Stimme verstellen. Ja. Also noch. Das Datum, was oben drauf steht, das besagt, hinten drauf hast du nämlich eine Nährwerttabelle. Ne, und in der Nährwerttabelle, da stehen diverse Werte drin, wie Energie, Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß, Salz und so weiter. Und manchmal stehen auch noch andere Sachen drauf, gerade wenn man Vitamine viel da drin hat, dann heißt das, dass bis zu dem Datum müssen diese Werte eingehalten werden. Nach dem Datum können diese Werte ruhig schwanken oder dürfen die schwanken, aber bis zu dem Datum müssen die eingehalten werden. Das heißt, wenn ein Lebensmittelkontrolleur kommt und sagt, ja, hier, das ist noch 2 Monate haltbar und da steht drauf 500 Milligramm Vitamin C, dann muss auch 500 Milligramm Vitamin C drin sein. Das ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Was anderes ist ein Verfallsdatum. Das bedeutet nämlich dann wirklich, dass das Produkt verfallen ist und nicht mehr verzehrt werden sollte. Und das eine ist eben ein MHD und das andere ist ein, weiß ich nicht, wie das abgekürzt wird. V. Nennt man aber recht selten. ZDF. Nein. Und dann gibt es noch, Sachen, die gar kein Verfallsdatum drauf haben. Oftmals zum Beispiel bei Kosmetik so. Das liegt daran, wenn ein Produkt länger als 24 Monate haltbar ist, also 2 Jahre, dann brauchst du kein Verfallsdatum da drauf machen. Können wir jetzt endlich anfangen oder willst du länger quatschen? Ja, das war doch interessant. Anfangen. Jetzt sind die Jungs doch aufgeklärt. Habt ihr das verstanden? Ja, wir sind jetzt aufgeklärt. Dafür danke ich dem Info-Einholen-Podcast. Seht ihr? So, jetzt gieße ich mal hier ein. Naturgut, wieder gekauft bei unserem Penny hier um die Ecke mit Gurkensaft aus Deutschland. Erfrischungsgetränk mit Gurke, Minze, Limetten, Bindestrich, Geschmack. Jetzt trinkt das Lukas auch? Trinkt das Lukas auch? Muss er. Ah, sehr gut, das finde ich gut. Er hat die größte Klappe, Lukas, du musst es trinken. Jeder ein halbes Glas. Ich trinke die ganze Flasche aus. Oh. Aussehen tut das Zeug wie... Wie sieht denn das aus? Er nimmt sich sogar die Flasche und macht sich noch mehr in sein Glas rein wie bei mir. Komm, gib mir den Rest noch. Nein, ich trinke das aus. Er will das haben. Okay, dann probieren wir mal. Ich habe schon ein bisschen dran geschmeckt, der schmeckt gut. Wie hast du denn geschmeckt, wenn ich die ganze Zeit die Flasche in der Hand habe? Oder hast du die schon mal heimlich aufgeschraubt? Ich sag nichts dazu. Prost. Riechen tut das ja. Nicht dran riechen vorher. Lecker. Wisst ihr wieder, wie das schmeckt? Ihr kennt Wickles Spearmint, ne? Das nehmt ihr im Mund. Dazu nehmt ihr einfach eine frische Gurke und das kaut ihr beides zusammen im Mund. Genauso schmeckt das. Ja. Aber es geht, ne? Kann man trinken. Ja, toll, jetzt habe ich hier so viel eingekippt und dann können wir gar nicht das andere probieren. Ich glaube, ich muss noch zwei Gläser holen. Kannst du überbrücken? Ich will schon. Du musst das Mikro auch vor den Mund halten, wenn das Mikro hier nach oben zeigt. Du bist halt kein Profi. Wenn ich trinke, dann hört sich das Kacke an. Dann bin ich die ganze Zeit dagegen. Das können aber doch die Leute ruhig mithören. Ja, ich hol schon. Also jetzt geht er Gläser holen und dann kann ich ja sagen, dass normalerweise meine Podcasts nicht so konfus sind. Die sind strikt durchgeplant, minutiös komme ich da auch manchmal raus. Ich nehme noch einen Schluck Gurkenwasser. Wahrscheinlich kann man sich das auch aufs Gesicht schmieren. Möglicherweise muss euch der Bobson Bob dann beraten hinterher nach dem allem, was ihr da esst und trinkt. Ja, so, jetzt haben wir was ganz Leckeres. Das wird es wahrscheinlich auch... So, ich bin wieder da. Ich mache jetzt mal auf hier, Achtung. War ein bisschen leise, aber ist eben mit wenig Kohlensäure. Von der Firma Lipton Mojito. Eistee Mojito. Habe ich im Sommer gekauft. Wann ist denn der abgelaufen? Wann ist denn der? Oder ist der länger? Ich finde kein Datum. Ist er länger wie 24 Monate haltbar? Echt blind, ne? Wo denn? Also lang kann ich nochmal sagen. Dieser Naturgut-Gurkensaft sind 500 Milliliter. Ich weiß allerdings nicht mehr, was das gekostet hat. Zumindest in der Pfandflasche. Ach, jetzt habe ich... Du wolltest ja den Rest trinken. Schön bei dir ins Glas, so. Ist kein Datum drauf, ne? Nee. Ja, ist länger wie 24 Monate haltbar. Hab wohl Glück gehabt, ne? Ohne Konservierungsstoffe und ohne Farbstoff. Lipton Geschmack Mojito Eistee. Dort. Habe ich im Sommer irgendwann gekauft. Irgendwann. So, gieße ich mal ein. Sieht aus wie Pipi. Warum? Was? Als Werbung kann man das hier nicht nehmen, ne? Warum? Sollte ja auch lachst keine Werbung sein. Bei alles. Ja, was du sagst, du fängst an zu lachen. Ich bin ein bisschen aufgedreht. Ja, merke ich schon. Ich habe lange nicht gehört. Ja, klar, pass auf, ich erkläre dir das mal. Also stell dir vor, wie soll ich sagen, weißt du, ach, das verstehst du eh nicht, vergiss es einfach. Boah. Wie kommt ein Neuer jetzt da vorne hin? Weil das die letzte Minute war und die zurückstanden. Was hat Bayern verloren? Ja, ich glaube schon. Nee, wirklich jetzt? Doch. Ja. Warte mal. Lass mal gucken. Och. Ja, was denn? Wir könnten hier gleich die Fußballergebnisse durchsagen. Und warum? Hamburg führt 2:1 gegen Freiburg. Das ist ja unglaublich. 1:1 zur Halbzeit. Frankfurt verliert gegen Ingolstadt. 2:0. Hertha, Bayern 1:1, Hoffenheim, Darmstadt 2:0 für Hoffenheim, Dortmund, Wolfsburg 3:0 für Dortmund. Borussia. Sei doch mal bitte leise, dankeschön. Mainz, Bremen 2:0, Bremen, Gladbach, Leipzig. Jetzt gibt's noch nicht. Die spielen morgen oder heute Abend noch. Also, habe ich die eingeschüttet? Ja, Lipton, Eistee, Mojito. Weißt du, was Mojito eigentlich ist? Ja, so eine Sekt. Ja, sowas ähnliches. Mit Alkohol eigentlich. So. Das schmeckt so ein bisschen wie Eistee. Hm? Das schmeckt nicht schlecht. Nö. Ist auch Wette. Mhm. Ja, das ist nicht Limette, das ist Limited Edition. Scheißerei mag niemand. Achso, wir haben noch eins vergessen. Leverkusen gegen Augsburg. 1:2. Das ist doch schon alt, das war gestern. Bla bla bla. Das war gestern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nächstes Mal, wenn wir bei der Night of Supports mitmachen, ne, dann machen wir uns aber einen richtigen, also, weißt, was ich meine, dann ne? Dann hol ich mir einen Stimmverzerrer. Stimmverzerrer, wieso? Dich keiner erkennen. Warum habe ich mir jetzt das Glas vollgeschüttet mit diesem Eistee? Weil das vielleicht dann gut schmeckt. Ich glaube, das war mein Unterbewusstsein, was jetzt gesagt hat, das schmeckt doch gut, ne? Ich müsste jetzt Alkohol da reinmischen. Kannst du mal kurz überbrücken? Oh, ich guck mal. Warte, ich muss kurz überlegen. Ach. Wer auch immer du bist, deine Sendung war spitze. Ich weiß, danke schön. Ich sehe das, dass ihr da was reingefummelt habt. Ich kann das hier sehen auf der Aufnahme. Ich nehme nämlich mit auf. Das ist auch richtig so. So, erklär uns kurz noch, welchen Alkohol du jetzt in diesen Limetten, was war das, Mojito der Dose reinschüttest. Wie heißt das? Kachaka? Kachacha? Kachaka. Kachacha, also von Pitu. Ist ein Rum, oder? Das ist ein Rum, ja. Das ist ein Zucker, brasilianischer. Da machst du hier Zuckerrohr. Da machst du ja dieses, wie heißt denn das? Caipirinha machst du damit. Ja, oder Mojito. Ja, Mojito machst du damit, genau. Warte mal, was war denn der Unterschied? Mojito, Caipirinha. Und Lukas trinkt das auch? Ja, das ja, Mann, ich trinke es jetzt. Ja, der kriegt einen doppelten. Der Unterschied sind ungefähr 1,50 Euro in der Kneipe. Jo. So, jetzt habe ich eine Frage an euch. Jetzt hau rein, die nehme ich noch, die Frage. Okay. Die nehmen wir. Trommelwirbel. Aber kein. Ah, doch. Was ist euer Lieblingsverein? Fußball? FC Bayern München. Ay, caramba, okay, ich hab dich nicht gefragt. Mein Lieblingsverein, erster FC Geretried. Okay, gut, danke schön. Mein Lieblingsverein ist der Kaninchenzüchterverein von Göttingen e.V. Wo gibt es den denn? Aber Klaus ist kein Fußball. Fußball. Halt, hab ich hier. SV Wuppertal, wenn die in der ersten Liga sind, schaue ich wieder Fußball. Okay. SV Wuppertal, ja, das wird ein bisschen dauern. Noch 2-3 Wochen dauert das. Ja, das wird so lange dauern, dass ich nicht Fußball schauen muss. Die Kavallerie ist da. 3 Minuten noch. Ja! Minute noch. 1 Minute noch. Ihr könnt noch 1 Minute, wenn ihr wollt. Aber haut raus, was ihr raushauen wollt. Internetadresse, so. E-Mail-Adresse, ja, Twitter-Account. Genau. Los. Oh, bei Mann, drei jetzt, geht's los. Drei. Achso, drei. 2:1. Jetzt. Los. Schnell. Genau, wenn ihr noch mehr vom Info-Einholen-Imperium hören wollt, wie gesagt, es ist nicht immer so chaotisch, dann guckt doch einfach unter infoeinholen.de. Ihr könnt auch unter allen Podcasts Kommentare hinterlassen. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben oder auch Lukas einfach unter. 9, hallo@infoeinholen.de. Und bei Lukas könnt 5, ihr davor schreiben talentschmiede@infoeinholen.de. Leise sein. Und wenn ihr beim Tippspiel mitmachen wollt, dann könnt ihr gerne beim Tippspiel Kicktipp mitmachen. Sucht die Torflaute, die Talentflaute oder die Bundestalentflaute. Einmal zweite Liga, einmal erste Liga. Hallo, du musst doch dein Glas austrinken. Habe ich noch Zeit? Ja. Gut, dann wollte ich noch kurz sagen, und falls, ich möchte gerne mein Intro pimpen, das habe ich nämlich total vergessen zu sagen. Falls ihr Lust habt, schickt mir doch eine Audioaufnahme mit dem Wort Info einholen, wie ihr das aussprecht, ob ihr sagt Info einholen, Info einholen, Info einholen, Info einholen. Das ist vollkommen egal. Schickt mir einfach einen Audiokommentar mit dem Wort Info einholen, damit ich mein Intro pimpen kann, was ihr nicht gehört habt. Aber wenn ihr mir ein Wort Info einholen schickt als Audiokommentar, dann seid ihr in meinem Intro dabei. Macht's gut. Dankeschön. Tschüss. Ja, vielen Dank an den Info einholen Podcast. Und auf Wiederhören. Lukas, danke. Tschüss. Vielen Dank.